Erster, der Geist des Herrn ist auf mir. Jahwe hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, um armen Menschen gute Nachrichten zu bringen. Ich soll Menschen mit traurigem Herzen helfen. Ich soll Gefangenen sagen, dass sie frei sind. Zweiter, ich soll ein gutes Jahr von Jahwe verkünden. Ich soll auch einen Tag der Rache unseres Gottes verkünden. Ich soll alle traurigen Menschen trösten. Dritter, Gott wird den traurigen Menschen in Zion helfen. Er wird ihnen schönen Schmuck statt Asche geben. Er wird ihnen Freude statt Trauer geben. Sie bekommen schöne Kleider statt eines traurigen Geistes. Man wird sie Bäume der Gerechtigkeit nennen. Sie sind wie Pflanzen von Jahwe. Durch sie wird Jahwe geehrt. Vierter, sie werden alte Ruinen wieder aufbauen. Sie werden die alten zerstörten Orte wiederherstellen. Sie werden verlassene Städte erneuern. Das sind die Ruinen von früheren Zeiten. Fünfter, fremde Menschen werden eure Tiere hüten. Andere Fremde werden eure Bauern sein. Sie werden auch eure Winzer sein. Sechster, ihr werdet Priester Jahwes genannt werden. Man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet die Güter anderer Völker nutzen. Ihr werdet ihren Reichtum bekommen. Siebter, früher haben sie doppelte Schande und Beleidigung bekommen. Darum werden sie jetzt doppelt so viel Gutes bekommen. Sie werden ewige Freude in ihrem Land haben. Achter, ich, Jahwe, liebe Gerechtigkeit. Ich hasse bösen Raub. Ich gebe ihnen ihren Lohn treu. Ich mache eine ewige Vereinbarung mit ihnen. Neunter, ihre Kinder werden bei allen Völkern bekannt sein. Ihre Nachkommen werden unter den Nationen bekannt sein. Alle, die sie sehen, werden wissen, Jahwe hat diese Familie gesegnet. Zehnter, ich werde mich sehr über Jahwe freuen. Meine Seele wird über meinen Gott jubeln. Er hat mich mit Kleidern der Rettung angezogen. Er hat mich mit einem Mantel der Gerechtigkeit bedeckt. Ich bin wie ein Bräutigam, der sich schön macht. Ich bin wie eine Braut, die ihr Hochzeitskleid anzieht. Elfter, die Erde bringt Pflanzen hervor. Ein Garten lässt Samen wachsen. So wird der Herr, Jahwe, Gerechtigkeit wachsen lassen. Er wird auch Lob vor allen Völkern bringen.